Münzfernsprecher, Teleruf, super billig, ab 5 Cent telefonieren, Potsdamer Straße, Ecke Pohlstraße. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Kneipe mit dem Namen Zum Regensburger, Bistro Bierbar, vor der sich zwei merkwürdige Tische befinden mit ungefähr insgesamt 10 billigen, merkwürdigen Plastikstühlen in Blau und Weiß. Und im Fenster, das irgendwie mit einem schmiedeeisern verzierten Gitter zugeschanzt ist, und darin befindet sich noch irgendwie so eine bunte Lichterkette. Naja, das Ganze sieht ziemlich bizarr aus, und links daneben ein wunderbares, was ist es? Garagentor mit ziemlich derben Graffitis, unleserlich, aber sehr schön. Ja, ansonsten hier in der Pohlstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.